geflüstert, verzerrt. Wir waren Helden im Schatten, jetzt sind wir Jäger in der Dunkelheit. Die Zeit der Menschheit ist abgelaufen. Mr. Maike Meyerhofer, ein Geist mit eiserner Hand. Thomas Lars, Spezialeinheit, bereit für das Niemandsland. Sie steigen hinab, wo das Gift in den Adern fließt. Ein einziger Fehler und das Grauen genießt. Die rohe Echsen, die Luft ist schwer. Sie lösen den Mechanismus, kein Zurück mehr. Und die Dunkelheit erwacht. Toxisches Ferum fließt durch die Stadt, verwandelt Menschen in Monster kalt und matt. Kreaturen kriechen aus dem Untergrund, sie fressen Licht, zerstören jeden Traum. Echoes of the Fallen, wir hören den Schrei, verloren in der Zukunft, nie wieder frei. Blutzombies tanzen im Cyberlicht, die Welt brennt nieder, sie war unser Gesicht. Doch das Gift breitet sich aus, verwandelt Träume in digitalen Graus. Und Cybertime mit tabiger Unterlage. Toxisches Serum fließt durch die Stadt, verwandelt Menschen in Monster kalt und matt. Kreaturen kriechen aus dem Untergrund, sie fressen Licht, zerstören jeden Traum. Echoes of the Fallen, wir hören den Schrei, verloren in der Zukunft, nie wieder frei. Blutzombies tanzen im Cyberlicht, die Welt brennt nieder, sie war unser Gesicht. Kämpfen doch, das Gift breitet sich aus, verwandelt Träume in digitalen Graus. Weil feiere Träume, die der Undenfall beatmen. Wo sind die letzten Zeugen einer Welt, die unterging? Unsere Namen in Neon geschrieben. Mr. Michael Thomas Lars. Doch die Schatten kommen wieder in jeder Stadt. Der letzte Beat wird ewig weiter klingen. Zur Leserin, ey.